Neulich hab ich auf dem Dachboden ne Kiste entdeckt. Die hat mein Großvater 45 da versteckt. Mit meinen all die schönen Sachen aus der guten alten Zeit. Und oben auch nach Opas Uniform bereit. Opa war Sturmführer bei der SS. Opa war Sturmführer bei der SS. Opa war Sturmführer bei der SS. Sturmführer, Sturmführer bei der SS. Bei der Panzerdivision war Opa eins dabei. Man haben die aufgeräumt in der Russerei. Kein Politkommissar kam ihnen davon, denn für Bolschewiki gab es kein Ballon. Opa war Sturmführer bei der SS. Opa war Sturmführer bei der SS. Opa war Sturmführer bei der SS. Sturmführer, Sturmführer bei der SS. Und freut mich heut auch jeden Tag enorm. Seh ich meines Großvaters alte Uniform. Dann seh ich auf der Mütze den Totenschädel blitzen. Weiß, dass all die Schweine bald schon wieder flitzen. Denn der Enkel wird Sturmführer bei der SS. Der Enkel wird Sturmführer bei der SS. Der Enkel wird Sturmführer bei der SS. Sturmführer, Sturmführer bei der SS. Opa war Sturmführer bei der SS. Opa war Sturmführer bei der SS. Opa war Sturmführer bei der SS. Sturmführer, Sturmführer bei der SS.